بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter inshallah mit der Erklärung von Riyad al-Salihin und wir sind bei Kapitel 50 Bab al-Khawf, Ehrfurcht, bei Hadith 411 bei mir und bei euch 406. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وأطت بفتح الهمزة وتجديد الطاء، وتئط والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون أي تستغيثون. بارك الله فيكم. هذا الحديث أولا فيه مسألة عظيمة، وأن الملائكة تتوزع في السماء. ولما نتكلم عن السماء يا أخوة، الأصل السماء هو كل ما فوقك، سماؤك هو ما فوقك، وهنا السماء يقصد بها السماوات السبع. فهذه السماوات فيها ملائكة تسجد لله سبحانه وتعالى، ولكثرة ولخوف هذه الملائكة من الله سبحانه وتعالى فإنها تسجد. وهذا الأمر ينعكس على السماء، بأن السماء لها صوت مثل صوت الرحل، مثل صوت الرحل، يعني صوت الرحل لما يوضع أو ينزع فيكون لها مثل هذا الصوت. والسماء أثقلت بالملائكة العابدة الساجدة لله سبحانه وتعالى، فما في موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث هو والله لو تعلمون ما أعلم، يعني لو علمتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا هو الشاهد، أن من خوفه لله، أنا من خوفه وأنه من خشيته لربه سبحانه وتعالى لضحك الإنسان قليلا ولبكى كثيرا، ولا تلذذ بالنساء، وإنما استغاث بالله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. لأن عذاب الله شديد، ولأن هذه الأمور التي يفعلها الناس اليوم حتى هو الإنسان يظن أنه يتلذذ بها، ولكن الأمر أعظم من ذلك. فهذا الحديث فيه عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا الخلق وهذه العظمة لله سبحانه وتعالى تجعل العبد يخشى ربه ويخاف ربه سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة خوفا من الله سبحانه وتعالى تسجد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الله سبحانه وتعالى يقول لنا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فماذا يفعل يوم القيامة ذلك العاصي الذي عصى ربه والذي علم أن ربه يراه وأن ربه يسمعه حال قيامه بهذه المعاصي؟ لذلك بارك الله فيكم، العبد لما يسمع مثل هذا الحديث يرجع إلى نفسه، يرجع إلى نفسه ويسأل نفسه هل أنا من الصالحين أو أنا من الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، وهل هو هل هذا العبد يتأثر بمثل هذه الأحاديث أم أنه لا يتأثر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم، حديث في هندة ألف أبو ذر رضوان الله عليه أتسيلت بس يكزنت الله صلى الله عليه وسلم زاد إزاي بس إيه نسيت der Himmel bebt und er hat das Recht, dass er dies tut. Es gibt keinen Platz mit der Breite von vier Fingern drin, darin, in dem sich nicht ein Engel vor Allah niederwerfen würde. Bei Allah, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, ihr würdet wenig lachen und viel weinen. Ihr würdet eure Frauen nicht in den Betten genießen, sondern würdet auf die Wege strömen, auf der Suche nach Zuflucht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, das geht darum, wir reden über Kapitel Al-Khawf, Ehrfurcht. Und es geht darum, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, diese Hadithe gebracht hat. Von einer Seite, er erzählt über die Gewaltigkeit der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, wie diese Schöpfung groß ist. Und wenn man sagt, diese Schöpfung ist so groß und so gewaltig, dann derjenige, der das Ganze geschaffen hat, subhanahu wa ta'ala, ist natürlich gewaltiger und größer, subhanahu wa ta'ala. Es geht darum, im Himmel gibt es so viele Engel, die Himmelsbewohner. Und diese Himmelsbewohner, die Engel, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, werfen sie sich nieder, dass der ganze Himmel von Engeln befüllt ist. Und dies macht der Himmel schwer. Macht der Himmel schwer. Und der Himmel hat so ein Geräusch. Das ist Geräusch, wie wenn man ein Sattel wegnimmt oder tut. Es gibt dafür einen Geräusch. Und das ist dieser Geräusch, weil der Himmel so schwer ist, mit den Engeln, die sich niederwerfen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Muslim denkt an die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, wie dieser Himmel aufgebaut ist, wie dieser Himmel so groß ist, wie die Engel im Himmel sind. Und wenn diese Engel, die keine Sünden begehen, die nicht Schlechtes tun, die das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befiehlt, wenn sie so sind, dann was sollen wir sagen? Wir als Menschen, die sündigen, und dich schlecht machen und die viele gute Taten nicht begehen und nicht praktizieren. Dann sagte der Prophet, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, und wenn ihr wüsst, was ich weiß, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm Offenbarung gegeben hat, weil der Prophet bestimmte Informationen bekommen hat von seinem Herrn, was wir nicht wissen, was wir nicht haben. Also ich sage, ihr werdet viel weinen und weniger lachen. Und ihr werdet eure Frauen nicht genießen und ihr werdet rausgehen, stürmen auf die Wege und ihr werdet Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe und ihr werdet Zuflucht suchen zu ihm subhanahu wa ta'ala. Ihr würdet das machen, wenn ihr wüsstet. Aber weil wir nicht alles wissen, dann machen wir das nicht. Wenn ihr das nicht, es geht darum, wüsste man das. Aber wenn wir das nicht wissen, dann leben wir ja normal. Aber trotzdem, diese Überlieferungen sind ein Ansporn für einen Moslem, dass dieser Moslem sich engagiert, dass der Moslem versucht, besser zu werden, dass der Moslem keine Sünden begeht. Und wenn der Muslim Sünde begeht, dann zeigt er schnell wie möglich Reue, weil er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihm abrechnen und er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles sieht und alles weiß. Allah subhanahu wa ta'ala ist allgroß, allmächtig subhanahu wa ta'ala und er sieht alles und er weiß, was wir hier tun. Und jeder muss für sich selber entscheiden, auf welchem Weg man sein wird. Das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Und ihr merkt, der Autor in den letzten Hadithen, er erzählt uns auch über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, da wir uns Gedanken machen. Wenn die Engel sich niederwerfen und die haben Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala und sie machen keine Sünden und sie sind nur am Niederwerfen, was sagen wir dann? Wir sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa'an Abi Barzata Nadlata ibn Ubaydin al-Aslami radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tazul قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل لا تزول قدما عبد يوم القيامة أو لا تزول عفوا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أموره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح لا تزول أو لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل هذه هنا بارك الله فيك الرواية الرواية أتت بصيغ أخرى وفيها سؤال عن أمور أخرى عن عمره عن شبابه عن ماله وعن علمه هنا بارك الله فيكم سيسأل العبد بين يدي ربه أولا هذا العمر الذي عاشه الإنسان عاش الإنسان بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يجوز ذلك يعني الأغلب في هذه الأمة من 60 إلى 70 سنة وقليل من يعيش أكثر من ذلك أو أقل من ذلك الآن هذا العمر ماذا قدم فيه العبد لربه ما الذي قدم هل قدم فيه معاصي وبدع وشرك أم قدم في هذا العمر قدم طاعة وقدم إخلاصا في العمل وتعلم دينه وعمل بهذا العلم إذن أولا سيسأل عن عمره أصبحت أعطاك 60 سنة ماذا فعلت في هذه 60 سنة المسألة الثانية عن علمه فيما فعل فيه، يعني هل تعلمت الدين؟ هل تعلم؟ ولما نتكلم عن العلم هنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقصد فيها العلم الشرعي، ما يقصد فيها مثلا علم الدنيا، إنما العلم الشرعي عن علمه فيما فعل فيه، يعني هل تعلم المسلم أمور دينه أم أنه لم يتعلم ولم يأتي بالواجب؟ الفرض على كل مسلم أن يتعلم دينه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالمسلم يجب عليه أن يتعلم أمور دينه الأساسية، وإذا ما تعلمها فإنه آثم. بعض الناس يقول لك الحمد لله أنا ما أعلم ولذلك لن أسأل لأني أنا فعلت شيء بلا علم، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه سيسأل لماذا لم تتعلم. فهناك بعض الأمور يا أخوة يجب على المسلم أن يتعلمها، وإذا لم يتعلمها فقد قصر بالواجب وسيسأل عن هذا الواجب. أما أمور التي لا تجب عليك فلن تسأل عنها أصلا، يعني مثلا ليس كل مسلم سيسأل يوم القيامة هل تعلم أحكام الإرث المواريث يعني الفرائض، هل تعلمها أم لم يتعلمها، لا يسأل، ولكن سيسأل عن صلاته عن صيامه، وسيسأل هنا عن علمه فيما فعل فيه، يعني هل تعلمت الصيام والزكاة والحج والصلاة، تعلمت معنى لا إله إلا الله، تعلمت معنى محمد رسول الله أم ما تعلم ذلك؟ وطلب العلم فريضة عليك، يجب أن تعلمه حتى تطبق دينك. إذا بارك الله فيكم، هذه المسألة الأولى المهمة في هذا في مسألة العلم. أما العلم الآخر وهو العلم الكفائي أو فرض الكفاية، فهو على بعض الناس ليس على الكل، ليس على الكل. وعن ماله من أين اكتسبه؟ سيسأل العبد عن ماله من أين اكتسب هذا المال، من حلال أم من حرام؟ وعن جسمه فيما أبلغ وفيما أنفقه، عفوا وفيما أنفقه، اكتسب هو هذا المال سواء من حلال أو من حرام، فيما أنفق هذا المال، هل أنفقه وبذر وأسرف أم أنفقه وأنفقه في الخير أم أنفقه في الشر؟ ولاحظوا المال سيسأل عنه سؤالان، ليس سؤال واحد، ليس فقط من أين أتيت بالمال، إنما ماذا فعلت كذلك بالمال. فذلك المسلم ينتبه دائما من أين يحصل على ماله أو يكتسب المال وأين ينفق هذا المال، وسيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وعن جسمه فيما أبلغ، فماذا فعل بجسمه هذا الإنسان؟ هل ضيع جسمه؟ هل ضيع طاقته في الخير أم في الشر؟ عفوا، هل ضيعها في الشر أم استفاد من هذا الجسم في الخير؟ هناك سيسأل عنه. طبعا في رواية وعن شبابه، عن شبابه، الشباب ماذا في ماذا قضى شبابه؟ هل كان من ذلك النوع شاب نشأ في طاعة الله، أم كان والعياذ بالله من هذا الشاب الذي والعياذ بالله عصى الله سبحانه وتعالى وما أبيها لكونه تقيا نقيا، وإنما كان من أهل الضلال والفساد، نسأل الله العافية والسلامة. إنسان يسأل نفسه هذه الأسئلة ويعلم أنه لن تزول قدماه حتى يسأل عن هذه الأمور، يعني هذه سيسأل عنها العبد، سيسأل عنها العبد، ونسأل الله العافية والسلامة. Abu Barza, Nadla ibn Ubaid al-Aslami, radiyallahu anhu, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Diener Allahs wird am Tage des Gerichtes so lange stehen bleiben, bis er über sein Leben befragt wird, wie er es verbrachte und über sein Wissen, wer es anwandte und über sein Vermögen, wo er es erwarb und wofür er es ausgab und über seinen Körper, wozu er ihn nutzte. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi. Es gibt natürlich eine andere Version. Jeder am letzten Tag wird nach bestimmten Themen gefragt, nach 4 oder in einer anderen Überlieferung nach 5, und zwar nach seinem Wissen, nach seinem Alter, das wird in seinem Leben, was er gemacht, Jugendzeit und Vermögen. Das sind Barakallahu Fikum Fragen, die wir alle am letzten Tag bekommen werden. Und wenn man das hört, was der Professor Sallam gesagt hat, du wirst danach gefragt, du wirst am letzten Tag nicht weggehen dürfen, bis du diese Fragen bekommen wirst. Das erste ist dein Alter. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Möglichkeit gegeben, 60 Jahre oder 70 Jahre zu leben. Die Muslime übrigens, die leben zwischen 60 und 70 Jahren. Weil der Prophet sagte, das Alter von meiner Umma ist zwischen 60 und 70. Und wenige überschreiten diese Grenze. Das ist zwischen 60 und 70 Jahre. Du hast 60 Jahre gelebt. Was hast du in diesen 60 Jahren gemacht? Das ist die Frage. Hast du diese 60 Jahre investiert in der Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala, oder hast du diese 60 Jahre wal-iyadu billah so gelebt, dass du nicht wusstest, was du gelebt hast, und du hast die ganze Zeit Haram begangen oder Bid'ah begangen und Schlechtes gemacht? Das ist deine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung, wie wir in diesem Leben gehandelt haben. Das zweite ist, barakallahu fikum, das Wissen. Und wenn wir über Wissen sprechen, da wird ja nicht gemeint Wissen in Dunya, in diesseits. Also ob du Ingenieur warst oder Arzt warst oder Tischler warst. Das heißt, was hast du mit deinem Wissen in der Religion gemacht? Hast du deine Religion gelernt? Und hast du deine Religion so praktiziert mit Wissen, was du erworben hast? Oder hast du nicht nach Wissen gesucht? Einige Leute denken, ach, lieber, dass man unwissend bleibt, damit man nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und das an sich selbst ist falsch. Weil wenn du nach Wissen nicht suchst, dann machst du eine große Sünde. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Das geht, das heißt für jeden Muslim, Muslimer. Jeder Muslimer müssen nach dem Wissen suchen, damit sie Allah mit Wissen anbeten, nicht dass sie, wal-iyadu billah, mit Jahl, mit Unwissenheit Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, dann werden sie Bid'ah begehen, Schirk begehen, und sie werden nicht richtig handeln. Und wer kein Wissen erworben hat und wer nach Wissen nicht gesucht hat, wird zur Rechenschaft gezogen, weil man eine Pflicht vernachlässigt hat. Die Pflichtvernachlässigung ist dabei, dass man nach Wissen nicht suchte. Dann nach dem Vermögen. Und pass auf, bei Vermögen gibt es zwei Fragen. Woher hast du das erworben? Wo hast du dein Geld bekommen? Wie hast du das bekommen? Und was hast du mit diesem Geld oder mit diesem Vermögen gemacht? Zwei Fragen. Du musst wissen erstmal, ist das, was du machst, Arbeit oder Geld, was du bekommst, ist das halal aus erlaubten Mitteln, mit erlaubten Arbeit, oder ist das haram mit verbotenen Mitteln, verbotenen Methoden und Verboten ist das. Und danach, was hast du mit diesem Vermögen getan? Hast du es für Allah gespendet? Hast du das für deine Familie, für dich benutzt, was in Halal-Bereichen ist? Oder hast du das benutzt in Haram-Bereichen? Deshalb, man muss wissen, das geht nicht darum, nur, dass man Geld hat oder dass man gibt. Nee, woher, wie und was du mit diesem Geld getan hast. Und wichtig ist hier, dass man weiß, das Vermögen, was wir haben, ist Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber trotzdem werden wir nach diesem Rizq gefragt, wie wir dieses Rizq verwaltet haben in unserem Leben. Warst du verschwenderisch, Verschwender, oder warst du eine Person, die sparsam in diesem Leben warst? Das ist Barakallahu fikum, das sind die Fragen, die man bekommt. Und dann, was hast du mit deinem Körper gemacht oder in deiner Jugendzeit? Wie warst du? Warst du ein junger Mann, der in die Moschee gegangen ist und Allah gefürchtet hat? Oder warst du ein junger Mann, der, wal'iyadu billah, Schlimmes gemacht hat, Bid'a, Schirk, Haram, übertrieben in Haram und so weiter. Und jeder muss für sich selber entscheiden, wie man sein will. Subhanallah, ich meine, man sieht heute die Jugendlichen, die Muslime, und man ist traurig dafür. Man ist Allah traurig. Gestern waren wir in Berlin und wir haben ein paar jugendliche Muslime, Mädchen und Jungen auf der Straße gesehen. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. أنت مسافر، تصلي مسافر. نحن بعدين نصلي العشاء. بعد نصف ساعة. Ja, wir waren gestern in Berlin und man hat einige junge Mädchen und junge Leute, Muslime gesehen, wie sie waren. Das ist wallahi sehr traurig. Sehr traurig, was man gesehen hat. Und wie sie von Verhalten, sozusagen von Benehmen, was sie von Benehmen haben und wie sie sozusagen mit den anderen umgehen, das ist sehr traurig. Und deshalb, man sollte, Barakallahu fikum, das im Kopf behalten. Wir leben nicht lang, 60, 70 Jahre leben wir und dann werden wir sterben. Wir werden nicht ewig auf diese Erde bleiben. Khair. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي وقال حديث حسن ولكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف بارك الله فيكم Hadith 413 ist schwach. Es wird bei euch 408 bei euch. Barakallahu fikum, Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er den Koran Aya las, an diesem Tag berichtet sie die Erde ihre Erlebnisse. Er zitierte das und fragte, wisst ihr, was ihr Erlebnisse sind? Seine Gefährten erwiderten, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, ihre Erlebnisse sind, dass sie gegen jeden Mann und jene Frau Zeugnis ablegen wird. Hinsichtlich dessen, was er oder sie auf Erden getan hat. Sie wird sagen, dass er oder sie das und das an dem und an dem Tag getan hat. Das werden ihre Erlebnisse sein. Diese Überlieferung ist schwach. Und da brauchen wir dann nicht weiter zu erklären. Obwohl natürlich auch die Erde wird am letzten Tag, auch die Erde wird am letzten Tag natürlich bezeugen, was die Menschen gemacht haben und was sie getan haben. Aber die Überlieferung an sich selbst, diese, die ist nicht authentisch. Und Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayfa an'amu wa sahibu al-qarni qad iltaqama al-qarna wa istama'a الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخوة كيف أنعم؟ يعني كيف تنعم في هذه الدنيا وأفرح وأضحك وصاحب الصور اللي هو إسرافيل عليه السلام قد التقم الصور قد التقم الصور يعني هذا التقمه أي وضعه على فمه خلاص وينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى حتى ينفخ في الصور فكيف أنعم يعني كيف أتلذذ في هذه الدنيا وكيف أتنعم في هذه الدنيا والمسألة وصلت إلى نهايتها فلذلك انتبه يا أخوة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قرب الساعة علامة من علامات قرب الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي إلا هذا فأشار بإصبعيه صلى الله عليه وسلم أي هذا مضى وما بقي إلا هذا لذلك كيف ينعم الإنسان ويوم القيامة قريب لأن الإنسان إذا راجع نفسه وإذا حاسب نفسه فسيجد تقصيره والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعصي الله سبحانه وتعالى وعلى الظاهر من هذا يقول كيف أنعم في هذه الدنيا فماذا نقول نحن فنسأل الله العافية والسلام إذن بارك الله فيكم ماذا نقول نقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفينا وعليه نتوكل ومن توكل على الله فهو يكفيه ويعطيه وهو حسبه سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ذاك المؤمن إذا فهم أن الساعة قريب لأنه يجهز نفسه ليوم القيامة ويعلم أن يوم القيامة أصبح قريباً قريباً. أبو سعيد الخدري berichtete, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: Wie kann ich mich glücklich wähnen, wenn der Engel schon seine Lippen an die Trompete, nicht Trompete nicht, an Horn. Hornbläse, lieber Hornbläse. Hornbläse. Oder Bläser. Oder Purple. Sagt man auch Estoin, Teston, so. Auf jeden Fall, wenn der Engel schon seine Lippen an die Hornbläse, die Bläser, gesetzt hat, in Erwartung des Befehles, ins Horn zu blasen. Das betrübte seine Gefährten so sehr, dass er sie tröstete, indem er ihnen empfahl, sagt, Hasbunallah wa ni'mal wakil, das wird Allah genügt uns und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen wir. Barakallahu fikum, der Engel Israfil, der Engel Israfil alayhi salam, der hat barakallahu fikum, der ist der Engel, der verantwortlich ist für diese Tat, dass er ins Horn bläst oder Posaune, dass er das macht. Der wird ins Horn blasen und die Menschen werden alle sterben und dann wird er das nochmal machen und die Menschen werden wieder auferweckt und sie werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Der Prophet sallam sagt, wie kann ich glücklich sein in diesem Leben und dass es so weit geworden ist. Das bedeutet, der hat das an seinen Lippen und er erwartet nur den Befehl Allahs, blas. Und deshalb subhanallah. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine Sünden begangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat alles gemacht, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat. Und trotzdem, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wie kann ich glücklich sein in diesem Leben? Und wir Menschen, was wir tun von Sünden und von Fehlern, einige ist es ihnen egal. Deshalb, als die Sahabe das hörte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der letzte Tag ist so nah geworden, nur ein Befehl, blas, dann wird das alles. Dann haben die, dann waren sie traurig. Der Prophet sagt, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Das bedeutet, Allah ist unser Genüge und wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah genügt uns und gibt uns. Und wenn du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust und wenn du die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala willst, dann wirst du das bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sollen wir etwas wissen. Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist barakallahu fikum ein Zeichen, dass der letzte Tag so nah geworden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seinen Mittelfinger und Zeigefinger zusammengehalten und er hat damit gezeigt und er hat gesagt, so viel ist schon vom Leben oder von Dunya weg und das bleibt nur das Kleine oben und dann wird ins Horn geblasen und der. Und wenn der letzte Tag kommt, dann gibt es nicht, dass man sagt, ja, gib mir 5 Minuten, ich werde wieder gut machen. Es gibt nicht mehr. Oder ich will zurückkehren. Es gibt nicht mehr. Deshalb in dieser Dunya musste man mit sich selber abrechnen, weil wenn man stirbt oder wenn der letzte Tag kommt, dann gibt es nicht zurück mehr. Und dann gibt es nicht mehr, dass man sagt, ja, lass mich nur. Und das werden sie sagen. Ich meine, einige werden sagen, Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Der wird sagen, oh Allah, lass mich zurückkehren zum Leben, ich werde Gutes tun. Aber Allah sagt, nein, keineswegs. Keineswegs wirst du zurückkommen. Das heißt, entweder in diesem Leben versuchst du gut zu machen, oder wirst du alles verlieren. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي وقال حديثا حسن أدلج بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليل والمراد التشمير في الطاعة من خاف أدلج أي مشى في أول الليل ومن مشى من أول الليل إلى بيته وصل البيت يعني اهتم بالمسير وأخذ الأسباب لوصول المنزل فوصل فبلغ المنزل وهذه بارك الله فيكم هذا عبارة عن تشبيه كناية عن مسألة إذا أنت انتبهوا في ذلك الزمان ما كان في ضوء وما كان في طرقات مثل اليوم فكان الذي يريد أن يبلغ منزله ما ينتظر الليل وإنما يبدأ بسرعة بحيث قبل ما يأتي الليل يصل المنزل لأنه يخاف أن يحدث له شيء في الليل فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل يعني الذي يخاف في الليل يصير له شيء قبل ما يأتي الليل يذهب إلى بيته وإذا بكر يصل البيت. كذلك إذا أنت كنت تخاف من الله سبحانه وتعالى وتخاف النار وتخاف عقوبة الله سبحانه وتعالى، فماذا عليك؟ أن تبتعد عن الحرام وأن تسير إلى الله سبحانه وتعالى. ومن سار إلى الله سبحانه وتعالى ومن أسرع في طاعة الله سبحانه وتعالى بلغ المنزلة وهو الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، سلعة الله يعني التي يعرضها للبيع، التي يعرضها للبيع. فالله سبحانه وتعالى عرض الجنة للبيع. تريد تشتري الجنة؟ تريد تشتري الجنة؟ فتستطيع أن تشتري الجنة بأنك تستطيع أن تشتري الجنة بارك الله فيك بأنك تعمل لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني تبع نفسك لله سبحانه وتعالى. فالقضية هي إما أن تشتري الدنيا وتبيع الآخرة، وإما أن تبيع الدنيا وتشتري الآخرة. فأنت تحدد لنفسك، أنت تحدد لنفسك بارك الله فيك. في هذه الدنيا كيف تكون فضلك؟ كيف تكون في هذه الدنيا؟ أنت تحدد لنفسك. سلعة الله هي بارك الله فيكم التقوى، وسلعة الله عفوا الجنة، وهذه السلعة ما تنال إلا بالتقوى. فمن خاف يعني من كان في قلبه خوف لله عمل العمل الصالح الذي ينجيه مما يخاف. أنت تخاف من النار، ما تريد تدخل النار، تريد أن تدخل الجنة، فعليك أن تسرع بالعمل كما الذي يخاف أنه لا يصل في الليل إلى منزله فيسرع قبل الليل، كذلك ما الذي يخاف النار عليه أن يسرع إلى الجنة وأن يشتري الجنة وأن يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى بارك الله فيكم. يعني من خاف عمل العمل الصالح الذي ينجيه من الذي مما يخاف. بارك الله فيكم. أنا زير شنو يبليفرو ونزوا أبو هريرة برشتته دست قزنت الله سبحانه صلى الله عليه وسلم ساكته wer ängstlich ist, der macht sich vor Beginn der Nacht auf den Weg nach Hause. Und wer sich vor Beginn der Nacht aufmacht, der kommt rechtzeitig zu Hause an. Wahrlich, die Ware Allahs ist kostbar. Wahrlich, die Ware Allah ist das Paradies. Das ist bei At-Tirmidhi, barakallahu fikum. Dieser Hadith weist darauf hin, dass man immer bereit sein soll, Allah zu gehorchen. Was bedeutet diese Überlieferung? Man khafa adlaka. Früher gab es keine Autos und früher gab es auch keine Wege wie heute. Und in der Nacht, in der Wüste, war das gefährlich. Es könnten Tiere eine Person angreifen oder Banditen. Es gab natürlich Probleme, viele Sachen. Und deshalb wäre Angst hat, sein Zuhause zu erreichen in der Nacht, weil das gefährlich war, sollte frühzeitig, bevor die Nacht ausbricht, nach Hause. Damit man zu Hause ankommt, bevor es Nacht geworden ist. Das ist barakallahu fikum ein Gleichnis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt uns ein Gleichnis. Und zwar, wer Angst hat, dass ihm etwas passiert in der Nacht, sollte frühzeitig nach Hause, damit man zu Hause erreicht, bevor die Nacht ausbricht. Wer Allah fürchtet und wer fürchtet oder Angst hat, in die Hölle zu kommen, sollte auch frühzeitig etwas machen, indem man das Gute tut und das Schlechte verlässt, damit man ins Paradies kommt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala eine Ware zu Gebot gestellt hat, subhanahu wa ta'ala. Und zwar, das ist das Paradies. Wer das Paradies kaufen will, muss etwas für das Paradies tun. Aber wenn man ins Paradies kommen möchte und da hat man gar nicht getan, da hat man selber verloren. Und das ist der Sinn. Der Sinn ist, wenn du in deinem Herzen fürchtest oder Angst hast, in die Hölle zu gehen, dann musst du etwas vornehmen, dass du nicht in die Hölle kommst, indem du gute Taten begehst und schlechte Taten verlässt, indem du dich verkaufst und das Paradies kaufst. Die Leute sind zwei. Eine Person will diese Dunya und er verkauft das Paradies. Und eine Person verkauft diese Dunya und kauft das Paradies. Und die Taten sind hier entscheidend. Deine Handlungen, deine Taten, ob sie innerlich oder äußerlich sind, das sind Paraklofikum, das sind die, das ist die Entscheidende oder das Entscheidende in unserem Leben. Und das ist eine sehr schöne Überlieferung übrigens. Das ist eine sehr schöne Überlieferung. Das bedeutet, hast du Angst vor der Hölle, dann sollst du etwas vornehmen, dass du nicht in die Hölle kommst. Willst du die Ware Allah subhanahu wa ta'ala haben, dann musst du das kaufen, indem du dich selber und alles Allah subhanahu wa ta'ala verkaufst. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala kauft von den Gläubigen ihre Seelen und ihr Vermögen und dafür bekommen sie Lohn. Was ist der Lohn? Kaufpreis? Paradies. Das Paradies. Die letzte in diesem Kapitel, die letzte Überlieferung war an Aisha radiallahu anha qalat. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أي همهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض سبحان الله الناس يوم القيامة يجمعون يجمعون يخرجون من قبورهم ويجمعون حفاة ما عندهم شيء يلبسوه نعل أو إلى غير ذلك خف أو إلى غير ذلك عراة ما عندهم شيء يغطي عوراتهم غرلة غير مختونين غير مختونين يعني يخرجون من قبورهم كما ولدتهم أمهاتهم كما بدأنا أول خلق نعيده عائشة لما سمعت هذا الكلام رضي الله عليها قالت يعني كيف الرجال والنساء عراة ما ينظر بعضهم إلى بعض قال لا يا عائشة الأمر أكبر من ذلك وأشد من هذا الأمر فينسى الإنسان أن ذاك الشهوة وينسى أنه في عراة وينسى في نساء ورجال لأنها كل واحد يوم القيامة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد الآن ما ينظر إلى غيره بل لن ينظر إلى أمه وأبيه بل الأم والأب لن ينظران إلى الولد ما ينظران يوم القيامة كل يريد أن ينجيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من العذاب فنسأل الله العافية والسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا يوم القيامة من العذاب بارك الله فيكم دي لست überlieferung in diesem Kapitel 50 ist überliefert die Mutter der Gläubigen Aisha رضوان الله عليها dass sie den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم sagen hörte am Tage des Gerichtes werden die Menschen barfuß unbekleidet und unbeschnitten vor Allah versammelt sein. Aisha sagte, O Gesandter Allah, werden Männer und Frauen zusammen sein und einander anschauen? Er sagte, Aisha, der Anlass wird zu schwerwiegend sein und zu furchteinflüssend für sie, als dass sie behaglich einander anschauen könnten. Eine andere Version sagt, dass die Gelegenheit so ernst sein wird, dass niemand den anderen anschauen wird. Subhanallah. Wie du geboren warst, wirst du am letzten Tag vor Allah stehen. Wie bist du geboren? Nackt, barfuß und ungeschnitten. Du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala auch so stehen. Als der Prophet das sagte, Aisha radhiyallahu anha sagte ihm, die Männer und die Frauen sind nackt. Werden sie einander nicht anschauen? Dann sagte er, die Sache ist so ernst und so schwerwiegend, dass man nicht mehr an solche Themen denkt. Überleg dir, die Eltern werden nichts zu tun haben wollen mit ihren Kindern und die Kinder auch mit ihren Eltern. Keiner will von einem, von dem anderen hören wollen. Jeder sagt, heute möchte ich gerettet werden. Die Engel, die niemals Sünde begangen haben, die werden sagen, O Allah, bewahre, bewahre. Allahumma sallim, sallim. O Allah, bewahre, bewahre. Die Propheten selber, die Propheten, die wollen gerettet werden am letzten Tag. Wird derjenige, der schlau ist und begreift, macht sich Gedanken. Wie ist das, wenn man jetzt vor Allah subhanahu wa ta'ala steht und dann wird abgerechnet, was man in diesem Leben getan hat? Jeder muss für sich selber entscheiden, in diesem Leben, wie man selber handelt. Keiner kann den anderen zwingen, etwas die anderen etwas oder zwingen, etwas zu tun oder zu verlassen. Jeder ist verantwortlich für seine Person und jeder muss sich nur Gedanken machen, dass diese Angelegenheit ist keine leichte, sondern das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den schlauen, fleißigen Menschen machen, die verstehen und die das Gute umsetzen und das Schlechte meiden. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Das nächste Mal, inshallah, fangen wir mit einem neuen Kapitel und das ist Ar-Raja. Ar-Raja. Heute ist 13.06. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum wa yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Al-dars al-qadim inshallah sanatakallam 'an babi ar-raja. Ah. Ahsan, Hispania.